Das Nervensystem des Menschen. Das Nervensystem, das erst im 19. Jahrhundert in seiner Gesamtheit so erkannt und bezeichnet wurde, besteht aus einem zentralen Teil, Gehirn und Rückenmark, und einem damit gekoppelten peripheren Teil. Die neuronalen Netzwerke werden aus Arealen, Kernen, Ganglien und Nervensträngen gebildet. Als Hüllen und Stützelemente fungieren Gliazellen. Den Stoffaustausch im zentralen Nervensystem kontrolliert eine Blut-Hirn-Schranke, die nur bestimmte Stoffe zum Gehirn gelangen lässt. Das periphere Nervensystem hat einen somatischen und einen vegetativen Teil. Das somatische Nervensystem steuert die Motorik der Skelettmuskeln, deren willkürliche und reflektorische Reaktionen. Es regelt die Beziehungen zur Außenwelt. Das vegetative Nervensystem ist weitgehend der bewussten Kontrolle durch das Gehirn entzogen und steuert lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Verdauung und Stoffwechsel. Auch einzelne Organe oder Organsysteme wie die Sexualorgane werden beeinflusst. Zum vegetativen Nervensystem zählen der Sympathikus, Nervenstränge, die den Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft versetzen und Energiereserven abbauen, und der Parasympathikus, der gegensätzlich wirkt, beruhigt, regeneriert und den Energieaufbau ermöglicht. Das enterische Nervensystem komplettiert das vegetative Nervensystem und ist streng genommen der einzige autonome Teil des vegetativen Nervensystems. Beim Heranwachsen des Embryos entwickeln sich alle Teile des Nervensystems aus dem Ektoderm, den äußersten der drei Keimblätter, die nach der Befruchtung des Eis durch die Samenzelle durch Zellteilung und Wanderung entstanden sind. Es verdickt sich und bildet die Neuralplatte. Bereits zum Ende des dritten Schwangerschaftsmonats besitzt der Embryo einen kompletten Verdauungstrakt mit Speiseröhre, Magen, Dünn- und Dickdarm. Dazu gehören eine sich ständig erneuerte Schleimhaut, Drüsenzellen, zwei Muskelschichten und mehrere hundert Millionen Nervenzellen, die sich in der Darmwand in zwei dichten Geflechten organisieren. Neue Untersuchungstechniken gaben der Motilitätsforschung neuen Schwung. Die Forscher übernahmen etwa aus der Kardiologie die Technik mobiler Langzeitmessungen. Die Probanden schluckten Sonden, die Signale an Empfänger funkten, die am Körper außen befestigt waren. So ließen sich pH-Werte oder auch Veränderungen der Beweglichkeit des Verdauungstraktes bei der Arbeit oder in Ruhephasen registrieren. Die ersten Hormone im Darm, die Einfluss auf die Bewegungsmuster haben, wurden identifiziert. Heute kennen wir über 20 Hormone. In diesem Stadium wurde auch die Pharmaindustrie auf die Forschung aufmerksam und entwickelte erste Medikamente gegen Bewegungsstörungen im Darm. In den 1970er Jahren begannen drei Forscherteams gleichzeitig, sich Meriten auf dem noch weitgehend unbekannten Gebiet zu erarbeiten. Sie wurden zu den Geburtshelfern der modernen Neurogastroenterologie, weil sie als erste Methoden aus der Hirnforschung einsetzten. Der Australier David Hurst, Jackie Deawood in den USA, gemeinsam mit Klaus Meyer, einem Brigadegeneral der Sanitätsakademie in München, und Alan North, ein englischer Pharmakologe und heute Vizepräsident der Universität Manchester. North war in gewisser Weise eine Ausnahme. Er war auf der Suche nach Rezeptoren für Opiate und interessierte sich vor allem deshalb für das Nervensystem des Darms. Die Beschäftigung damit erschien ihm einfacher, als seine Fragestellung am Gehirn zu studieren. Denn es wurde immer deutlicher, dass alles, was im Kopf an Nervenstrukturen da war, in der einen oder anderen Weise auch im Bauch präsent war. Forschung ist Handarbeit. Einem der jungen Forscher der 1970er Jahre hat die Neurogastroenterologie schließlich ihren Namen zu verdanken. Jackie Deawood, ein Physiologe und Biophysiker, studierte verschiedene autonome Nervensysteme, zum Beispiel an Kakerlaken. An der Universität von Illinois, wo er als graduierter Student arbeitete, zeigte ihm sein Professor eines Tages zwei wissenschaftliche Aufsätze eines Japaners, der Muskelzellen im Darm elektrisch untersucht hatte. Versuchen Sie mal rauszufinden, ob das auch mit Nervenzellen geht, war die Anweisung. Der junge Wissenschaftler präparierte den Dünndarm einer Katze und legte ihn auf eine Platte, über dem ein Mikrofon hing. Als er Elektroden zusammenschloss, um das Gewebe zu stimulieren, hörte er ein leises, aber deutliches Wirr, als sich die Nerven des Katzendarms entluden. Seine allererste Studie machte Wood berühmt und ließ ihn den Begriff des Darmhirns prägen: A little brain in the gut. Wood ist heute eine lebende Legende und außerdem Professor am Institut für Zellbiologie an der Ohio State University, die zu einer der wichtigsten internationalen Brutstätten der Neurogastroenterologie wurde. Auch zwei von uns, Michael und Thomas, haben dort geforscht und gelernt. Unter anderem, wie man einzelne Nervenzellen mit hauchfeinen Glaspipetten unter dem Mikroskop ansticht. Das erfordert viel Geduld und einige Übung. Aber es machte es möglich, die elektrischen Eigenschaften von Nervenzellen und ihre Kommunikation untereinander bzw. mit anderen Muskel-, Epithel- oder Immunzellen zu untersuchen. Auffallend häufig waren es junge Wissenschaftler, die, noch nicht domestiziert von Fachgerangel und Disziplinengrenzen, ungewohnte Fragen stellten und sich auch gleich bemühten, sie zu beantworten. Zum Beispiel die beiden englischen Doktoranden von David Thompson aus Manchester, Shaheem Hamdi und Kasim Assis, die Anfang der 1990er Jahre nach Düsseldorf kamen, wo damals am Uniklinikum auch Paul und Thomas in der Gastroenterologie forschten. Hier wurden sogenannte evozierte Potenziale gemessen, elektronische Veränderungen der Hirnströme durch eine Stimulation von Zellen am Verdauungstrakt. Die englischen Gäste wollten die Methode dieser elektrophysiologischen Ableitungen lernen. Daraus entwickelte sich eine Serie hochinteressanter Experimente. Zum Beispiel entwickelte Shaheem Hamdi die These, dass die Speiseröhre nervlich in nur einer Hirnhälfte verankert sein musste, da Schluckstörungen nach Schlaganfällen zwar häufig waren, aber eben nicht immer auftraten. Das löste eine Diskussion darüber aus, wie das wohl generell mit Organen sein müsste, die keiner klaren Seite zugeordnet waren. Bei Armen und Beinen war das ganz klar, die wurden jeweils von der gegenüberliegenden Seite des Gehirns angesteuert. Aber was war mit Organen, die in der Mitte des Körpers lagen? Dazu zählt zum Beispiel auch der Analsphinkter, der ringförmige Schließmuskel am Ende des Darms, der unwillkürlichen Austritt von Stuhl verhindert. In einem Labor in Manchester wurde aus dieser Idee schließlich das Experiment. Auf einem Handschuh wurde eine Messsonde montiert und während man am Kopf Nerven stimulierte, maßen die Forscher, darunter auch Paul, damit die Reaktion des Schließmuskels, alles im Selbstversuch und wechselseitig. Am Ende eines langen Tages tat dem Forschungsteam nicht nur der Finger weh. Das Ergebnis des seltsam anmutenden Versuchs hatte wichtige praktische Konsequenzen. Die Schließmuskelregulation, so zeigte sich, wird überwiegend von einer Seite des Gehirns nerval versorgt und gesteuert. Das bedeutet, dass die meisten Nervenstränge auch am Anus auf nur einer Seite verlaufen. Wenn dieser Bereich verletzt wird, besteht ein erhöhtes Inkontinenzrisiko. Das spielt beim Dammschnitt eine Rolle, der den Geburtskanal erweitert. Ob entweder links oder rechts am After entlang geschnitten wird, hängt in der Praxis nicht von der Anatomie des Nervensystems der Patientin ab, sondern davon, ob der Chirurg Rechts- oder Linkshänder ist. Leider ließen sich die Gynäkologen damals wie heute nicht überzeugen, ihre Operationstechniken zu verändern, was sicher in einigen Fällen Probleme der Inkontinenz hätte verhindern können. Immerhin aber hat sich aus dieser unscheinbaren Fragestellung der Seitigkeit ein großes, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Europäischen Gemeinschaft finanziertes Forschungsprojekt ergeben, in dessen Rahmen neue Untersuchungsmethoden entwickelt wurden, die heute klinische Relevanz haben, zum Beispiel bei der Behandlung von Schluckstörungen. Hirnforschung im Bauch. Warum lässt sich das enterische Nervensystem so schwer in seinen Funktionen abbilden? Im Kopf hat die Entwicklung bildgebender Verfahren zu einem Boom der Hirnforschung geführt. Doch während dort die Nervenregionen inzwischen sehr klar identifiziert und erforscht sind, macht es der Darm der Wissenschaft schwer. Neben den Nerven gibt es dort noch Muskel-, Schrittmacher- und Schleimhautzellen, die ebenfalls ein Membranpotenzial haben und bei elektrischen Messungen mit aktiviert werden. Außerdem ist der Darm ständig in Bewegung, und da häufig nicht bekannt ist, welche Art von Zelle welche Reaktion triggert, müsste man die Darmtätigkeit eigentlich über viele Stunden aufzeichnen, was einen unüberschaubaren Datensalat erbringen würde, einen Wust an Big Data. Immer wieder stellen sich Darmforscher die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung? Was hat einen bestimmten Zustand ausgelöst? Eine Nervenzelle? Eine Muskelzelle? Eine Schrittmacherzelle? Eine Minikamera, die geschluckt wird, kann zwar Bilder beisteuern, allerdings nur aus dem entleerten und gereinigten Darm, was nicht unbedingt ein normaler Zustand ist. Genauere Beschreibungen des Nervennetzwerks wird irgendwann möglicherweise die konfokale Laserendoskopie liefern, die noch in der Entwicklung ist. Dabei sollen Optiken im Inneren des Darms ganz nah an die Nervenstrukturen heranfahren und sie dann über Fluoreszenz mit erheblicher Tiefenschärfe abbilden. Trotzdem, ein klar strukturiertes bildhaftes Verständnis wie vom Gehirn wird es vom Darm in absehbarer Zeit nicht geben. Die Vielzahl der beteiligten Zellen ist nicht vergleichbar. Das Bauchhirn ist ein komplexer Forschungsgegenstand und viel zu vielseitig, um es nur aus Sicht einer einzigen Disziplin erklären zu wollen. Also fiel dieses Thema lange Zeit durch die Maschen der internistischen wie der neurologischen Medizin. 90% der Neurologen, so unsere kühne These, ist sich heute noch nicht darüber im Klaren, wie wichtig dieses Nervengeflecht im Bauch ist. Blinde Flecken. Die Gastroenterologie wird von den Hepatologen, den Leberexperten, dominiert. Auch das ist ein Grund, warum neurologische Fragen in dieser Disziplin lange wenig Gehör fanden. Was im Forschungsbetrieb hochpoppt und eine Finanzierung findet, ist selten das Ergebnis sorgfältiger Bewertung, wie sich das der Laie vielleicht vorstellt. Häufig ist es vor allem Ausdruck von Moden. Erst war es der alternde Darm, der im Mittelpunkt des Interesses stand und heute gerade wieder entdeckt wird, dann wurde die Erforschung der Bakteriengemeinschaften im Darm, des Mikrobioms, möglich. Das menschliche Erbgut war gerade erfolgreich entschlüsselt worden und die Genetiker brauchten Arbeit. Danach tauchte die Frage auf, wie aus akuten, entzündlichen Vorgängen im Darm ein chronischer Schmerzzustand werden kann. So werden wechselnde Themen nach oben gespült und verschwinden wieder. Relevant wären viele davon. In jüngster Zeit nehmen neurologische Aspekte der Gesundheit durch die demografische Entwicklung in ihrer Bedeutung zu. Mit dem höheren Lebensalter breiten sich neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Demenz in beängstigendem Ausmaß aus. Das verleiht der Forschung am Bauchhirn aktuelle Dringlichkeit, denn es gibt vieles, was dafür spricht, dass diese Leiden ihren Anfang nicht im Kopf, sondern im Bauch nehmen könnten. Eine ganz neue Fragestellung ist außerdem die, welche Rolle das Nervensystem bei der Ausbreitung, Proliferation von Tumoren hat. Zusammen mit dem Chirurgen Martin Kreis von der Charité Berlin hat Michael Schemann zum Beispiel zeigen können, dass eine Blockade des Vagus vor Darmkrebs schützt. Das könnte mittelfristig enorme Implikationen für Vorsorge und Therapie haben.